Ich sage Farabisch und Barakallahu Fikum, wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Und zwar, wir sind bei Kapitel 168. Barakallahu Fikum, Babu Adab al-Sayri wa al-Nuzuli wa al-Mabit wa al-Nawmi fi al-Safar wa istihbab al-Sayri wa al-Rafqi bil-Dawab wa Mura'ati maslahatiha wa Jawaz al-Irdafi ala al-Dabbah idha kanat tutiq dhalik. وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. ومعنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي رفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. وقوله نقيها هو المخ، معناه أسرع بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من الضنك السير والتعريس النزول بالليل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. إذن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هنا آداب تتعلق بالسفر، إذا كان الإنسان حال السفر ففي آداب. فإذا سافر على راحلة، الراحلة البهيمة من الإبل أو الحمر أو البغال أو الخيل، فإنه عليه أن يراعي مصلحتها. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان راكبا على ناقته وقد شق لها زمامها، فإذا أتى مرتفعا من المرتفعات أرخى لها قليلا. ومن الآداب أن الإنسان إذا سافر في أيام الخصب فإنه يتأنى في السير، يعني لما يكون في خضار يتأنى في السير، يعني لا يسير سيرا سريعا حتى الإبل ترعى إذا كانت معشبة. أما إذا كان في الجدب فلا فهي لا ترعى، فلذلك أن يسرع بها، لأنه إذا طالت مدة السفر سيذهب مخها، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عرستم، عرسنا أي نزلنا ليلا لنستريح، هكذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عرسنا أي نزلنا ليلا لنستريح فإن لا ننام في الطريق، يعني لا ننام في الجادة لأنها طرق البهائم والهوام تكون هناك في الطرقات، وإنما يبتعد الإنسان عن الطريق. وكذلك يرتفع الإنسان لما ينام ولا ينام في الطريق. بارك الله فيكم. وكان من هديه إذا نام في أول الليل اضطجع عن يمينه لأنه سينام في الليل، أما إذا كان قبيل الفجر اتكأ على يده اليسرى. فليش؟ لأنه أول الليل ينام على اليمين ليعطي النفس حظها، وأما في النهار فينام على اليسار حتى ما تفوته الصلاة، قال أهل العلم. فذاك بارك الله فيكم، ينبغي الإنسان أن يعنى بنفسه وبدابته في لما يكون مسافرا. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتل 168 und unser Thema war بارك الله فيكم بتسجلي Reise und was man auf der Reise macht. Und da haben wir schon zwei Kapitel davon genommen. Heute nehmen wir 168. Und zwar, barakallahu fikum, die Etikette des Reitens, des Absteigens, des Übernachtens und des Schlafens während der Reise. Der Vorzug des Reisens bei Nacht und der Vorzug der guten Behandlung des Reittieres und dessen gerechte Versorgung und die Erlaubnis, einen Mitreiter mitzunehmen, wenn das Reittier kräftig genug ist. So, Abu Huraira berichtete, dass der Prophet sagte, wenn ihr durch fruchtbare Gegenden reist, so gibt den Kamelen ihren bestimmten Anteil am Boden. Und wenn ihr durch die Dürre reist, dann eilt damit und schont ihr die Herren, das wird von Kamel. Und wenn ihr übernachtet, meidet die Landstraßen oder das wird die Wege und schon, denn sie sind die Wege der Reittiere und der Herberge für Reptilien und Ungeziefer. Das ist bei Muslim. Ach, barakallahu fikum, lachen Abu Qatada, und Allah alayhi berichtete, wenn der Gesandte Allah während einer Reise übernachten wollte, schlief er nachts auf seiner rechten Seite. Wenn es aber kurz vor Morgendämmerung war, legte er sich nieder, indem er sich auf seinen Ellenbogen stützte und seinen Kopf auf seine Handfläche legte. Die Gelehrten meinen, er stützte sich auf den Ellenbogen, um nicht im Schlaf zu versinken und um zu vermeiden, dass das Morgengebet nicht rechtzeitig oder mit Verspätung verrichtet werden würde. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Es geht hier um die Regeln für die Reise. Und zwar, wenn der Reiter, wenn man auf der Reise ist, man kann gehen, man kann ein Reittier nehmen und so weiter. Wenn Gras ist, viel Gras, dann sollte man die Kamele, barakallahu fikum, da sollte man ihnen ihre Rechte geben, indem man sie lässt, dass sie etwas davon fressen. Wenn man aber, barakallahu fikum, in ein Gebiet kommt und da gibt es Dürre, da gibt es kein Wasser und so was, dann sollte man schnell reisen. Nicht wie wenn grün ist und so weiter. Und da sollte man aufpassen, nicht dass die Kamele ihr sozusagen Gehirn verlieren. Und deshalb sollte man barakallahu fikum schnell machen. Und dazu, wenn man schlafen will in der Nacht, dann sollte man nicht auf dem Weg. Normalerweise die Leute mögen neben der Straße oder neben des Wege, neben dem Weg zu übernachten, weil sie sagen, das ist sicherer. Da sollte man ein bisschen weg davon sein, weil die Reittiere und die Ungeziefer und die Reptilien und alles, die sind dort. Deshalb man geht ein bisschen weg von der Straße, wenn man übernachten will. Und bezüglich dieser Arten vom Propheten bei Übernachten, barakallahu fikum, sallallahu alaihi wasallam. In der Nacht hat er sich auf der rechten Seite, sallallahu alaihi wasallam, hingelegt und er wollte schlafen. Deshalb hat er das gemacht. Aber am Tag vor der Morgendämmerung hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sich auf seiner linken Hand, Ellenbogen und linken Hand, geschlafen, sallallahu alaihi wasallam, gestützt. Damit er nicht lange schläft, damit er aufwacht, wir früh Gebet zu haben, die Gelehrten gesagt, Allah Ta'ala ala wa ala. Wa an Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, alaykum biddulgati fa inna al-arda tutwa bil-layl. Rawa Abu Dawud, al-dulja, al-sair fil-layl. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والعودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والعودية إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض وعن سهل بن عمرو رضي الله عنه وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأسر لي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط النخل، رواه مسلم. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم هذا بعد قوله حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عينه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. الذفران الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن، وتدئبه أي تتعبه. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا إذا نزلنا منزلا نسبح حتى نحل الرحال. وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. وهذه الأحاديث كلها في آداب السفر، بارك الله فيكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى ذلك. فأولا الدلجة، يعني السفر في الليل، لأن الأرض تطوى للمسافر إذا سافر بالليل، يعني أنه يقطع في الليل أكثر مما يقطعه في النهار، لأن الليل وقت براد. نحن نتكلم الآن عن الصحراء، الليل وقت براد، فهو أنشط للرواحل وأسرع في سيرها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الأرض تطوى للمسافر إذا مشى بالليل. ومن آداب السفر أن الجماعة لا يتفرقوا في السفر إذا نزلوا منزلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلكم الشيطان يريد أن يفرقكم. ومن آداب السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بالبهائم، وأن الإنسان يجب عليه أن يعامل معاملة حسنة. وكذلك أن الإنسان يركب الراحلة وحده، وله أن يردف غيره، لكن بشرط أن تكون راحلة مطيقة لذلك. وأما حديث ابن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يقضي حاجته إلا إلى هدف أو حائل، يعني مثل العنزة التي كان يركزها إلى غير ذلك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حديقة، يعني من حدائق الأنصار، فوجد جملا، وهذا الجمل بدأ يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحبه؟ فقال فلان، فقال: أتى فتى؟ قال: أنا. فقال: اتق الله فيه. فذاك هذا أيضا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، دليل على رحمة الإسلام وعلى مسألة الأمر برحم الدواب، حتى الدواب. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Enes Radıyallahu aleyhi berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Brecht beim Einbruch der Nacht auf, denn Land lässt sich nachts schneller durchheilen. Durcheilen, Entschuldigung. Das ist bei Abu Dawud überliefert. Abu Tha'lab al-Khushani, Radıyallahu alaihi, sagte: Die Leute waren gewohnt, sich beim Lagerplatz in den Schluchten und Tälern zu verteilen. Dann sagte der Gesandte Allah zu ihnen: Eure Zerstreuung in diesen Schluchten ist ein Werk des Scheitans. Danach pflegten sie sich in jedem solcher Lager immer fest zusammenzuschließen. Sahel ibn Amr oder ibn Rabi', Sahel ibn Rabi' ibn Amr al-Ansari, bekannt mit dem Spitznamen ibn al-Hanzaliyya und einer der Gläubigen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Treue in der Ridwan-Huldigung bei Hudaybiyah gelobten, berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ging an einem abgemagerten Kamel vorbei. Da sagte er: Fürchtet Allah, kümmert euch um die Rechte dieser stummen Tiere. So pflegte es pflegt sie gesund, so dass sie euch als Reit- oder Schlachttiere dienlich sind. Abu Ja'far, Abdullah ibn Ja'far berichtete: Eines Tages nahm mich an der Gesandte Allah hinter, eines Tages nahm mich der Gesandte Allah hinter sich auf seiner Reittier. Und er vertraute mir ein Geheimnis, an welches ich nicht ausplaudern werde. Es war ihm immer lieber, wenn er seine Notdurft verrichten musste, sich hinter einer geeigneten Wand oder einer Palmeneinzäunung zu verbergen. Al-Bayhaqi oder Al-Barqani, Entschuldigung, fügte hinzu: Er betrat die Palmen Einzäunung eines Ansari. Dort fand er ein Kamel, welches stöhnte und dessen Tränen flossen. Als es den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erblickte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging zu ihm, streichelte seinen Höcker und kraulte es hinter den Ohren, bis es sich beruhigte. Dann fragte er: Wem gehört dieser Kamel oder dieses Kamel? Ein junger Ansari, das ist von Medina, trat vor und sagte: Es ist meins, o Gesandter Allahs. Der Prophet sagte: Fürchtest du Allah nicht, ob dieses Tieres, welches Allah dich besitzen ließ? Fürwahr klagt es bei mir, dass du es hungern lässt und es überbeanspruchst. Und Anas radhiyallahu anhu berichtete: Wenn wir zu einem Lagerplatz kamen, verrichteten wir keine Gebete, ehe wir unseren Tieren die Sattel und die Gestelle abgenommen haben oder hatten. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Das sind verschiedene Anweisungen von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam bezüglich Regeln der Reise. Und zwar, man merkt hier erstmal, man muss gut zu den Tieren sein. Es gibt hier auch ein Wunder in dem Hadith. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ich meine, der Hadith von Ja'far ibn Abdullah ibn Ja'far und auch Barakallahu fikum ibn al-Hanzaliyya. Ja. Das heißt, der Prophet hat ein Kamel gesehen, das ist abgemagert. Und ein Kamel gesehen, der stöhnte und der jaulte, weil das Kamel nicht gut behandelt wurde. Dann hat der Prophet eine solche Anweisung gegeben, dass man nicht machen darf. Und wir haben da das in den ersten Hadithen, dass der Prophet befohlen hat, dass man die Reittiere gut behandelt und da muss man nicht übertreiben mit ihnen. Und das ist hier der Fall. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Das bedeutet, man sollte diese Reittiere natürlich gut behandeln, weil sie uns tragen und weil sie uns zu, sage ich jetzt, zu unseren Reiseziele bringen. Das ist das Erste. Das Zweite, Barakallahu fikum, machen. Wenn man reisen will, dann sollte man in der Nacht das machen, weil in der Nacht besser ist als am Tag zu reisen. Und noch dazu, Barakallahu fikum, wenn man reist, dann sollte man in der Gruppe reisen. Das ist besser. Und wenn die Gruppe dann zum Beispiel Pause nehmen und so, da sollte man in der Gruppe bleiben und nicht weg davon gehen. Und dann, Barakallahu fikum, man darf auf ein Reittier zwei Leute oder drei Leute auch reiten. Aber wenn das Reittier ertragen kann oder aushalten kann, wenn man weiß, dass das Reittier nicht aushalten kann, dann darf man das nicht machen. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Und dann hauptsächlich hier ist, dass der Prophet sallam den Leuten gesagt hat, fürchtet Allah. Fürchtet Allah. Und behandelt diese Reittiere gut. Das heißt, in der Nacht zu beten ist besser. In der Gruppe zu beten ist besser. Zu reisen, Entschuldigung. In der Nacht zu reisen ist besser. In der Gruppe zu reisen ist besser. Und natürlich, man ist verpflichtet, die Reittiere oder Reitvieh, dass man die gut behandelt, für Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte schön.